Hallo, willkommen zum Uncast Episode 72 und da Mo ist diesmal wieder dabei. Hallo Mo. Hallo. Ja. Glücklich. Ja, wir haben heute eigentlich gar keine Informationen und ja, deswegen haben wir gesagt, wir sagen einfach mal kurz Hallo und beenden dann gleich wieder. Ach, nein, Quatsch, hört gar nicht drauf. Nicht zu fassen. Oh Mann. Ja, im Gegenteil, wir haben wieder jede Menge Sachen. Der Mo hat am Anfang der Sendung gesagt, das sind ja alles Themen, die man schnell durchgehen kann. Oh, aber ich glaube, das wird nicht so der Fall sein, ja. Weil es sind ein paar ziemlich strittige Punkte drauf und ich oder dabei und ich denke, da hat der Mo sicherlich auch noch was zuzusagen. Ja, so wie du, ich habe auch immer was dazu zu sagen. Ja, genau. Und ja, einer von diesen strittigen Punkten ist sicherlich das Google Nexus. Da kam jetzt erschreckenderweise heraus, dass das Teil kein USB Mass Storage hat. Das heißt, keine Funktion in dem Sinne wie bisher, dass man das anschließt und es wird als ganz normales USB-Device, wie zum Beispiel ein USB-Stick oder so, gemountet. Ja, und dass man dann eben darauf zugreifen kann, ganz normal, also mit Drag and Drop Files hin und her schieben und so weiter und so weiter. Und man weiß ja, warum das so ist. Das ist zwar eine Erklärung, allerdings keine Entschuldigung dafür, wie ich finde, da hätte es sicherlich Workarounds gegeben. Und zwar geht es darum, dass eben das Google Nexus erstmal erfreulicherweise alles, den ganzen Speicher komplett als eine Partition hat. Das heißt, der Speicher ist tatsächlich komplett zu nutzen. Ja, das ist ja schon mal sehr positiv. Auf der anderen Seite verhindert das aber eben, dass das Telefon gemountet werden kann als USB Mass Storage, weil das ja schon gemountet ist vom Telefon her. Und ja, eine Regel, man kann, also normalerweise jedenfalls, man kann ja nur so ein USB Mass Storage Device eben nur von einer Stelle aus mounten und eben nicht von mehreren. Da hätte es sicherlich ein Workaround gegeben, ja, dass zum Beispiel intern das anders da umstrukturieren, beispielsweise hätte man das als theoretisch sogar als Netzlaufwerk einbinden können, intern, ja, und dann eben verteilen, quasi USB zu dem Laufwerk durchleiten. Stattdessen gibt es jetzt eine sogenannte MTP-Funktion, das MTP-Protokoll. Und ja, der Mo ist noch ganz ruhig. Eigentlich habe ich jetzt gedacht, er reißt jetzt schon den Hintergrund ab, flieht aus dem Raum, ja, schmeißt sich die Treppe runter. Und weil nämlich das MTP-Protokoll ist nämlich ein proprietäres Format, Protokollformat von Microsoft, das jetzt da integriert ist. Und ich weiß nicht, also persönlich, ich glaube, das war so ziemlich das Dümmste, was man hat können machen. Ich weiß nicht, warum, die haben bestimmt ihre Gründe gehabt. Ich weiß nicht, von wem das veranlasst wurde, von Google sicherlich nicht. Ich schätze mal, da steht Samsung dahinter. Also auf jeden Fall ist es ja ein Protokoll für Mass-Storage-Geräte. Und genau, was ich nicht verstehe, ist, dass man nicht iSCSI genommen hat. Beispielsweise, ja. iSCSI, ich weiß nicht, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass das proprietär ist. Mhm. Ja, MTP vom Erzfeind. Damit sind natürlich weitere, habe ich im ersten Moment habe ich daran gedacht, aber ich erkläre es gleich, warum es nicht so ist. Da werden gleich weitere Klagen von Microsoft fällig für Lizenzgebühren. Ja. Ist aber nicht der Fall, weil Samsung ja bereits Lizenzgebühren zahlt an Microsoft für Android-Geräte. Und deswegen ist das Ganze also schon zwar abgedeckt, vielleicht hat deswegen auch Samsung daran nicht weiter gedacht. Ja. Und es ist aber ziemlich bedenklich, vor allem für die Benutzer von Linux-Systemen. Ja. Ubuntu hat zwar dieses Format integriert, aber ich sage es ganz, ganz ehrlich, sowohl bei Linux als auch unter Windows, das Format ist kriechend langsam, dieses Protokoll. Das ist furchtbar langsam. Also das ist wirklich schlimm. Als Beispiel, ich habe einen Player Den kann man sowohl als MTP-Device mounten, als auch als USB-Storage. Wenn ich das als MTP mounte, bekomme ich einen Datendurchsatz, der ist vorsintflutlich. Mounte ich als USB-Device, habe ich die Datei in etwa zehnfacher Geschwindigkeit auf dem USB-Gerät, als wenn ich das unter MTP mounte. Also Minimum um Faktor 10. Also es ist unglaublich, wie langsam das Teil ist. Hat einen Vorteil, man kann das Teil abziehen, ohne dass man das Laufwerk auswerfen muss, weil das ist nämlich ein Grund offenbar gewesen, warum das Microsoft entwickelt hat, das Format. Also das heißt, reinstecken das Laufwerk, rausziehen, egal, man muss nicht warten, es wird immer nur, also der Puffer wird direkt geschrieben, es gibt keine Pufferung, ja, bei dem Gerät. Ja, also, jetzt ich möchte vielleicht gerade noch mal was dazu sagen. Ja. Also das MTP-Protokoll ist nicht ganz ein Protokoll für Mass Storage, sondern eigentlich speziell für Multimedia-Inhalte. Und iSCSI wäre ja ein Mass Storage-Protokoll. Also genau. Insofern war das nicht ganz passend, was ich eben gesagt habe. Okay. Konnte aber auch jetzt, oder was man hier ganz klar sagen muss, es geht ja dann auch wirklich nur um Inhaltsübertragung und nicht dann auf das Zugreifen auf spezielle Ebenen. Das würde ja dann nur nicht gehen. Ja gut, genau. Also wenn es ein Transportprotokoll ist, sind bestimmte Funktionalitäten ja nicht da, die man eventuell bräuchte, um programmiertechnische Sachen zu machen. Nee, das ist nicht vorhanden. Das ist nur eine Übertragungsschnittstelle für Dateien. Ja, ganz klar. Also sonst, für sonst ist das ja auch nichts gedacht. Das Mass Storage, USB Mass Storage ja eigentlich auch nicht. Im Prinzip ist es halt das Problem, dass dieses gesamte Gerät als eine Partition eben ja schon gemountet ist und da kann eben nicht noch eine weitere Partition, nicht nochmal gemountet werden. Und deswegen wurde die kann die Funktion auch in dem Samsung Galaxy Nexus nicht genutzt werden. Ice Cream Sandwich, nicht dass es da falsche Vorstellungen gibt, Ice Cream Sandwich hat ganz normal USB Mass Storage integriert. Nur kann das Samsung Galaxy Nexus nicht nutzen. Deswegen gibt es dort nur dieses MTP-Protokoll zur Verfügung. Ja gut, sind wir mal realistisch. Also wie übermittelt man eigentlich heute die Daten? Also ich mache es mit dem FTP-Client. Ich glaube, du auch, soweit ich mich zurückerinnere. Oder überträgst du per SMB? Weder noch. Also gut, FTP, wenn ich kurze Sachen aufs Handy übertragen will, wireless, mache ich das über FTP, über FTP, das File Expert. Das File Expert, da ist ein schöner FTP-Server drin. Aber ich sag's gleich, das ist keine Lösung für Otto Normalverbraucher. Ja? Der Otto Normalverbraucher steckt das Ding an den Computer mit einem Kabel, mit USB-Kabel, und dann mountet sich das Gerät und dann muss er darauf zugreifen können. Unter Windows funktioniert das auch, wenn auch dann mit der entsprechend furchtbaren Geschwindigkeit. Unter Ubuntu auch. Alle anderen Linux-Distributionen gibt es unter Umständen Schwierigkeiten, müssen Treiber nachinstalliert werden und. Unter macOS gibt es, glaube ich, sogar große Schwierigkeiten. So wie ich das gelesen habe, ich mache schon lange nichts mehr mit Mac, deswegen kann ich da jetzt nicht genaueres dazu sagen, aber ich habe im Internet gelesen, dass die Leute dort nicht sehr begeistert sind, weil eben das nicht ganz so einfach ist auf macOS. Ja. Okay. Und gut, also was fällt einem dazu ein? Also ich bin ehrlich gesagt erschüttert, weil das war immer auch ein großer Vorteil bei Android, dieses Anstecken und dann nutzen wie ein USB-Stick. Und das ist jetzt so ein bisschen ins Wanken geraten, diese Möglichkeit. Dafür halt wiederum den Vorteil, dass wir nur noch eine Partition haben. Wie gesagt, ich bin aber durchaus der Meinung, dass man da hätte können ein Workaround über USB Mass Storage durchaus machen, ja, mit einem softwarebasierten Controller sozusagen, wäre vielleicht auch etwas von der Geschwindigkeit verloren gegangen, aber es wäre immerhin ein Standard, ein freier Standard, der da genutzt wurde und ich meine, sind wir ehrlich, Android ist Linux, Ja. Und ja. Wenn man für ein Linux-Gerät, an ein weiteres Linux-Gerät, ein Protokoll von Microsoft verwenden muss, dann ist es echt traurig. Das ist wirklich traurig dann. Da kenne ich auch jetzt gar keine Gnade da. Also da kommt hoffentlich auch noch mal ein Update oder ähnliches, wo eben dieser Workaround da drin ist, weil das ist eine Schande, muss ich ganz klar sagen. Linus würde sich rumdrehen, aber okay, das ist... ja, noch ist er bei uns. Ne? Hab ja gesagt, würde. Das ist rumdrehen. Naja. Aber da möchte man jetzt auch, da wird es wahrscheinlich bei so viel Informationen, die da fließen, jetzt dazu bestimmt kein Statement geben. Nö, das ich denke, da wird ja auch sicherlich, hat sicherlich andere Probleme momentan. Mhm. Ja. Und es ist ja kein Problem, was Linus Torvalds lösen kann oder lösen sollte, sondern das ist ein Problem, wo Google jetzt zu Samsung hingehen muss dann auf die Finger kloppen und muss sagen, Leute, was habt ihr denn hier für Mist gebaut? In einem Monat möchten wir einen Fix haben oder unser nächster Hersteller von Android-Devices, von unserer Nexus-Reihe wird garantiert nicht Samsung sein. Boom! Ist zwar schön, dass Samsung einen Deal hat mit Microsoft, aber das bringt ja ganz Android in Verruf. Ja, MTP-Protokoll für Linux, also danke. Nächstes Thema. Transformer. Ja, gut, ich meine, viele sehen es ja nicht ganz so eng wie wir, weil die keinen so direkten Bezug zur, sag ich mal, freien Software haben. Ne? Ist ja bei den meisten so, dass die das gar nicht wahrnehmen, dass wir von einem proprietären Modul oder Protokoll reden. Nee, das mag ich noch zu bezweifeln, weil eben bei Android ist eben einer der großen Vorteile von Android, das auch überall angeführt wird, auch im Mainstream, das System ist offen. Ja? Jetzt nicht mehr. Nee, jetzt zahlen wir Gebühren dann wieder an Microsoft. Aber das ist eine andere Geschichte. Also Transformer Prime, Video Walkthrough, da hast du, glaube ich, letzte Woche schon was drüber gesagt. Vorletzte Woche über das Transformer Prime. Über das neue Transformer, ja. Genau. Und da gibt es jetzt einen schönen Video-Walkthrough. Den habe ich gesehen. Wirklich toll. Nur so als Tipp. Kann das vielleicht mal angucken. Und das wird sicherlich Spaß machen. Übrigens noch ganz kurz apropos Tipps. Ja. Wer ein Motorola Xoom Tablet haben möchte, ich glaube um 20.15 Uhr oder 20.45 Uhr, ich glaube 20.15 Uhr war es, gibt es im Cyber Monday Angebot bei Amazon.de ein Sonderangebot. Ich wollte es nur gesagt haben für Leute, die das interessiert, ja, auf Amazon.de. Heute im Cyberman-Angebot um 20.15 Uhr. Ja, die sind also immer nur ab einer gewissen Uhrzeit zugänglich, diese Angebote. Und wer dort nicht dann bei der Uhrzeit dort ist und klickt, der hat verloren, weil lang gibt es diese Angebote nicht. Ja. Die gibt es immer nur, was weiß ich, wenn die so und so viele Stück haben. Ja, dann sagen wir mal, die haben 50 Stück, 50 Klicks. Die ersten 50 Klicks kriegen das und die anderen kriegen es nicht mehr. Boom. Also, Motorola Xoom Tablet ist da momentan drin. Ja. Carrier IQ, auch das, lieber Mo, hast du vor einiger Zeit mal angesprochen. Carrier IQ, das ist der Hersteller hinter dieser ominösen Software, die bei HTC-Geräten im Hintergrund läuft und alles mitprotokolliert. Mhm. Die auch dann als vermeintliches Sicherheitsrisiko, ja, unter bestimmten Umständen aufgeführt wurde und wo dann auch ein Fix von HTC erfolgte. Diese Firma Carrier IQ hat tatsächlich jemand stark unter Druck gesetzt, der Protokolle bzw. Sachen, Dokumente über diese Firma bzw. über diese Software veröffentlicht hat. Und hat den bedroht mit Verstoß gegen Copyright und so weiter und so weiter. Das hat ziemliche Wellen geschlagen. Die Electronic, die EFF, ja, hat sich da eingeschaltet und hat eben da dagegen gewettert. Und tatsächlich hat sich jetzt Carrier IQ dafür entschuldigt bei diesem Whistleblower, und hat gesagt, okay, er hat ja da soweit nichts Illegales getan und so weiter und so weiter und ist da jetzt total zurückgerudert, weil es dann doch dazu geführt hat, dass nicht nur Carrier IQ, sondern auch HTC ziemlich negativ in die Schlagzeilen geraten sind und ich denke mal, vielleicht hat der HTC auch ein bisschen Druck ausgeübt. Ne? Kann ich mir Ja, die schon wollen in vorstellen. Zukunft ja auch noch Geschäfte machen mit HTC. Ja, genau. Und also wie gesagt, das ist dieser Hersteller, dieser Log-Software und wird übrigens nicht nur bei HTC verwendet. Die haben noch mehr Kunden mit dieser Software übrigens. Allerdings nicht unbedingt jetzt auf Android basierend. Ja, also da ging es auch ziemlich rund. Wer ist denn da bedroht worden? Steht da sein Name? Rio. Nein, um Himmels Willen. War ein Scherz, ich weiß, Ein gewisser Mr. Eckhart. Ah, Eckhart, alles klar. ich weiß. Der Geh mal Eckart. runter in den Keller gucken, ich glaube, die Russen sind da. Ja, genau. Na. War ein Filmzitat, aber naja, pass auf, Copyright, ne? Oh, ich hab Oh. so Angst. Ach, Mo, weißt du, das geht mir irgendwo. Naja, okay, lassen Da vorbei, wo die Sonne nicht wir es. hinscheint. Das ist Fair Use. Fair Use nennt man Fair das. use, Fair fair Use, use, genau. yes. Ja, du, au, ich sehe gerade dein nächstes Thema. Genau. Android Market. Genau, Da die grüne Leute haben sich ja, Preise. die Leute haben sich ja schon öfters beschwert, dass wir so wenig über Routing sprechen, beziehungsweise das Routen ja verteufeln würden, was nicht stimmt. Ja. Also ich persönlich sehe es halt nur nicht als notwendig an, aber auf jeden Fall hat Google jetzt ein bisschen die, sag ich mal, die Routing-Szene, wenn ich es mal so ausdrücken darf, gestärkt wieder. Und zwar der Android-Market unterstützt jetzt wieder geroutete Geräte. Das ging eine ganze Zeit lang nicht, beziehungsweise nur manche Geräte konnte man noch im Market benutzen damit. Jetzt geht's wieder richtig. Und zwar auch Geräte, die normalerweise nicht erkannt werden. Das heißt zum Beispiel auch so Geräte wie eben der Kindle Fire, wenn der geroutet ist, ja, ist übrigens schon geroutet worden, ja, der Kindle Fire. Oder Nee, ja, ehrlich? natürlich. Oder das Barnes & Noble Tablet. Ja, gut, das war klar, dass das nicht so lange dauert. Und Amazon hatte auch nichts großartig dagegen unternommen und hat auch nicht jetzt irgendwas eingebaut, was besonders schwierig wäre. Die haben offenbar auch schon darauf abgezielt, dass sie sagen, okay, dann kaufen sich auch die Leute das Tablet, die sie das routen wollen. Ja. Wobei ich finde es auch skurril, denn schließlich verdient Amazon mit dem Tablet ja überhaupt gar kein Geld, sondern nur mit dem Content. Ja, da bin ich mal gespannt, wann der erste Mod kommt. Und dann haben die Leute ICS einfach drauf und kriegen so ein Tablet. Ja, auf jeden Fall denke ich auch. Ja. Wobei es ist ja schon abzusehen, oder es ist schon das meistverkaufteste Android-Tablet. Das es gibt. Der Kindle Fire. Aber egal, da waren wir jetzt nicht, sondern bei den Routen. Also ab sofort können auch diese Exoten im Market ganz normal wieder Programme, Apps herunterladen und so weiter und so weiter, obwohl die ja eigentlich gar nicht offiziell unterstützt werden könnten im Market. Ja. Hat also Google jetzt ein Einsehen und unterstützt jetzt auch diese gerouteten Geräte. So gehört sich das. Ja, immerhin. Ja, also Ja, für die ich habe auch heute Routing-Fans. Morgen eine ganz, ganz super schöne Erfahrung gemacht mit dem Android Ja? Market. Ja, ich habe nämlich jetzt den neuen Market endlich drauf. Welche Version? Moment, sage ich dir gleich Weil ganz genau. es gibt ja schon wieder eine neue. Du, Jetzt, ich mache auch gleich mal hier an meinem Telefon, gucke ich da mal bin gerade nach. am gucken, wo man das nochmal sieht. Und zwar im 3.3.11. genau, das ist die alte Version. Echt? Ja, 3.3.12 ist jetzt die neue Version. Boah, ja, goddammit. Ja, ich sag ja, die Version kommt so schnell raus, das dauert bei uns immer ein bisschen länger. Ich habe jetzt auch auf beiden Geräten oder auf allen Geräten die Punkt 11 Version drauf, aber warte jetzt schon wieder auf die 12er Version. Ja. Also eins ist ganz klar, ich kann nur bestätigen, was du schon gesagt hast. Die Ladezeiten jetzt im sagen wir es, im G3-Netz ist eine Katastrophe. Ja. Ja, das ist also sehr, sehr schade, was da los ist. Also der neue Market, so schön er auch optisch ist, ist einfach eine Katastrophe von der Bedienung her. Also nicht von der Oberfläche selbst, sondern von der Geschwindigkeit. Also sowas, so viel Lags und Pausen und Aussetzer und habe ich noch nie gesehen. Also das ist unglaublich. Ich reg mich jedes Mal auf mittlerweile, wenn ich in den Market gehe. Und ich meine, ich habe immerhin ein Nexus S. Ja, das ist zwar schon älteres Gerät. Aber ich hab den Market, den neuen, sogar schon auf Dual-Core-Geräten gesehen und da ruckelt der sich immer noch zu Tode. Und du hast ja auch ein HTC Sensation mit Dual-Core. Ja, ich kann dir nur sagen, wenn ich hier jetzt einen Punkt anwähle, wird's viel top kostenlos. Ja. So. 2, 3. Ja. Eben. Er hat 5 gebraucht, um 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Icons zu laden. Ja. Und ich bin im WLAN wohlbemerkt. Ja, also, ich bin jetzt WLAN eingeladen. Ja, genau. Also das ist auch eine Katastrophe. Das ist auch das, was ich auch wenn ich den Market starte, ja, wenn ich zum Beispiel den Market frisch starte oder auch My Apps auswähle, dann kann das manchmal also fast eine Minute dauern, bis ich weiterkomme, wenn ich dann frisch also das erste Mal am Tag aufrufe. Außerdem, wenn ich dann scroll hier, also man kann ja hier so mit rechts, links, ja, kann man ja so hin und her swipen. Auch da ist es manchmal, fühlt sich das an, so vom Aussehen her, dass das eine Dia-Show ist hier beim Swipen. Ja. Das ist furchtbar, vor allem eben, wie gesagt, wenn das erste Mal benutzt wird. Katastrophal, mir gefällt der neue Market gut optisch, auch von den Funktionen her, aber also von der Bedienbarkeit, von der Flüssigkeit her, furchtbar. Also furchtbar. Ich würde mir wieder den alten Market wünschen, wirklich. Also er scheint auch nicht, der alte Market, habe ich so das Gefühl gehabt, dass der puffert. Mhm. Also wenn man rausgeht und wieder reingeht, ist er eigentlich fast sofort da. Mhm. Und hier, wenn man rausgeht, reingeht, lädt er wieder alles neu. Ja. Der scheint auch nichts zu puffern. Mhm. Ja. Also da ist doch ein Kritikpunkt, ja. Also der neue Market kennt mir nicht so, ehrlich gesagt. Ich hoffe, da wird noch ein bisschen was gemacht. Naja. Ja, die sollen jetzt endlich ICS rausbringen für mein Gerät, dann bin ich glücklich. Ja, ich hoffe, dass nicht andere Applikationen da auch verschlimmbessert werden. Ja. Ich will es nicht wissen. Ja. Gut, okay, also. Wollen wir aber die Pferde noch nicht scheu machen, ne? Erstmal warten. Also nachdem wir die Routing-Fans jetzt beeindruckt haben, ja, jetzt haben wir noch was für die Sega-Fans. Ja, die haben jetzt wieder einen Grund, ne, die Routing-Fans. Die können jetzt sagen, ja, Amazon und so weiter, das kann man ja routen, jetzt müssen wir routen und. Boah, gut. Das Öl ins Feuer. Ich war jetzt aber schon wieder bei den Sega-Fans mit Choo-Choo Rocket. Offiziell ist der jetzt im Market zu bekommen. Ja, das ist ein nettes Spielchen, so ein Puzzlespiel. Ich habe da nie durchgeblickt, aber es hat eine riesen Fangemeinde und das gibt's jetzt auch für Android offiziell von Sega, Choo-Choo Rocket im Market. Yeah. Okay, sagt mir nichts, kenne ich nicht. Ja. Hab mir eben mal kurz das Bild angeguckt, sagt mir nichts. Aber ich muss auch nicht alles kennen. Genau, zu der Zeit hast du nur PC gemacht, glaube ich. Da hast du noch keine Konsolen gehabt. Zu der Zeit. Möglich, kann sein. Ja, weil wir schon wieder beim Nexus waren eben. Etwas ist noch interessant, mal was Positives heute. Ja, ausnahmsweise, ich habe ja heute nur geschimpft über das Galaxy Nexus, aber was Gutes gibt es auch, und zwar mit einem ganz herkömmlichen Adapterkabel von Micro-USB-Stecker auf USB weiblich, ja, kriegt man die Möglichkeit, tatsächlich zum Beispiel ein normales Joypad oder eine Maus anzuschließen oder eine Tastatur etc. Das funktioniert. Tatsächlich, also normale USB-Geräte können direkt an das Galaxy Nexus angeschlossen werden und funktionieren. Wahnsinn, ne? Ja. Also es hat jetzt... Die Frage ist, eine Maus anzuschließen, macht ja nicht unbedingt Sinn, wie in dem Beispiel hier beschrieben. Das sehe ich komplett anders. Aber vielleicht in Verbindung mit dem zu präsentieren. Bitte sagen, du hast furchtbare Aussetzer heute. Eben war ein ganzes Wort weg. Was war das nochmal? Ich habe gesagt, ich habe nachher noch was, was ich demonstrieren möchte, und das in der Verbindung kann ich es mir vielleicht vorstellen. Aber warte mal kurz, ich tu mal also was ich, machen. Also ich sehe das eigentlich ganz, ganz anders. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass das möglich ist. Ich schätze auch, dass das mit dem Ice Cream Sandwich zu tun hat, weil dort eben die entsprechenden Treiber drin sind. Was das natürlich für Tablets bedeutet, ist klar. Man schließt eine Maus an und eine Tastatur und fertig. Und dann kann man das richtig gut bedienen und dann braucht man keinen Transformer mehr. Das ist ja eine interessante Geschichte. Und gut, der hat jetzt eine Maus, eine Funkmaus angeschlossen. Der USB-Dongle hat er einfach eingesteckt in diesen Adapter, in dieses Adapterkabel und konnte dann eben mit dem Galaxy Nexus dann eben die Maus benutzen. Ja. Und du, das ging beim Arcos eigentlich auch schon. Von Anfang an konnte man da mit dem Dongle auf Wireless-Maus-Tastatur sogar. Ja, der hat ja aber auch eine richtige Vorrichtung dafür gehabt. Der hat einen richtigen Anschluss, einen richtigen USB-Anschluss, ja. Richtig, das ist ja. Also einen großen USB-Anschluss. Genau. Das ist ja jetzt neu da und das dürfte einiges an Modern, auch Hardware-Modern auf den Plan rufen. Die Möglichkeiten sind ja dann natürlich unendlich, was man damit betreiben kann. Ja? Also theoretisch könnte man damit auch ganz andere Geräte steuern, über Relais beispielsweise, weil die Schnittstelle ist jetzt offenbar direkt anzusprechen. Fantastische Geschichte. Ich hoffe, dass da die entsprechenden Treiber dann auch funktionieren, um ganz tolle Sachen damit zu machen. In diesem Zuge möchte ich hier gleich was dranhängen. Habe ich zwar eigentlich eher später, aber macht nichts, passt hier zum Thema. Deswegen nehme ich das jetzt einfach mal mit dran. Und zwar, hast du schon mal was von X-Bounce gehört? X-Bounce, nein. Nein. Das ist ganz witzig. Man schließe an den Fernseher einen kleinen Dongle an den HDMI-Anschluss. Und kann dann mit einer entsprechenden App über Wireless sein Bild vom Gerät direkt auf den Fernseher schmeißen. Und kann da meinetwegen zocken oder, jetzt haben wir ja die Möglichkeit auch Maustastatur anzuschließen, vielleicht das Ganze PC-technisch ein bisschen aufwerten. In Anführungszeichen aufwerten. Abwerten kann man jetzt drüber streiten. Auch. Aber man könnte daraus dann eine kleine Spielkonsole machen. Vielleicht ein Pad noch dran. Und dann über den USB-Adapter und dann Spiel rein und gib ihm. Ja, klar, warum nicht? Also das Ganze weiß man noch nicht, was es kosten wird. Es ist noch, Entschuldigung, was es kosten wird, weiß man schon ungefähr. 99 Euro soll das liegen. Aber wann es kommt, weiß man noch nicht. Na gut. Also schauen wir mal. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich habe da so einen kleinen Link dabei, wo man auch sich ein schönes Video angucken kann. Und macht einen recht guten Eindruck. Okay, tja. Da müssen wir schauen. Jo. Also, ich habe noch was. Das hat jetzt gerade dazu gepasst. Ja. Ja, ich habe noch was. Ich habe das irgendwie heute verpeilt. Irgendwie. Es ist noch ein anderes Programm übrigens, außer Market, das katastrophal ist mittlerweile. So leid mir es tut, ich muss es sagen. Und zwar ist es Google Music. Diese Google Music App. Die hat bei mir im Gerät, im Nexus S, ja die normale, ich habe ja gesagt, ich habe die irgendwie mal automatisch bekommen, ohne dass ich das gemacht habe. Ja. Und die hat bei mir die alte Musik-App ersetzt. Und ja, mittlerweile ist es dann so, dass die auch nochmal geupdatet wurde. Auch das hat einwandfrei funktioniert. Jetzt hat die ein schönes neues Design, angepasst ans Ice Cream Sandwich. Ja. Also hier richtig schön sieht es aus. Ja. Aber genau wie beim Market, es sieht nicht nur schön aus, sondern es ist gähnend langsam geworden, furchtbar. Hier manchmal mache ich hier und es passiert nichts, ja. Ich muss manchmal 10-mal probieren oder warten etliche Sekunden, bis ich wieder was machen kann dann. Diese App hängt andauernd und ich meine, 1 GHz Nexus S, hallo, ich möchte gar nicht erst wissen, wie das auf dem 800 MHz Gerät aussieht. Also das ist, ich hoffe, das wird mit Ice Cream Sandwich dann besser, aber ehrlich gesagt, ich habe momentan wenig Hoffnung. Die Musik-App war eine der wichtigsten Apps für mich und die kann ich jetzt gerade noch so nutzen. Und das ist also wirklich furchtbar geworden. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber ich hab's auch probiert, es hat nicht daran gelegen. Ich habe mit Google Music ja rumexperimentiert, ich habe ja so einen Account auch bekommen, glücklicherweise. Es hat nicht daran gelegen mit der Online-Musik oder wie viele Titel da drin sind. Also ich habe lokal kaum Titel gespeichert, habe auch die aus der Cloud ausgeblendet und trotz der wenigen Titel furchtbar langsam. Also das scheint irgendwas anderes zu sein. Ja. Und genau wie die Market-App verhält sich das Teil. Langsam, laggt, ruckelt wie das Tier. Ja. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber noch schlimmer ist diese App auf dem Galaxy Tab 7. Samsung Galaxy Tab 7, das ist furchtbar. Die stürzt andauernd ab. Ja, ich habe die jetzt da drauf. Die stürzt andauernd ab. Einige Funktionen, zum Beispiel das Anzeigen von Albennamen, funktioniert überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Sobald ich auf die Albenansicht schalte, friert das Gerät ein. Das Einzige, was man anzeigen kann, ist die Titelliste. Und also katastrophal, vor allem auf dem Galaxy Tab 7. Also wenn ihr so ein Samsung Galaxy Tab 7 habt, kommt erstmal nicht auf die Idee, euch diese App zu installieren, auch wenn es geht. Ich habe nämlich auch Links gefunden dazu, wo man die bekommt zum Installieren. Aber nein, definitiv. Also ich glaube, das ist einfach nicht gedacht für das Galaxy Tab 7 und das wurde da nicht berücksichtigt bei der Entwicklung. Deswegen läuft es auch nicht korrekt drauf. Eigentlich müsste dieses Google Music auf allen Geräten ab Android 2.2 ja jetzt laufen. Und ja, tut's aber nicht richtig. Definitiv. Ich glaube, das hat was damit zu tun mit der Ausrichtung, mit der Bildschirmausrichtung. Da habe ich nämlich ein paar komische Sachen entdeckt, weil der ist in einem Modus drin, ja, der normalerweise so nur angezeigt wird, wenn man das also quasi horizontal hält, ja. Und wenn man vertikal hängt, ändert sich ja die komplette Ansicht. Aber wenn man das Galaxy Tab vertikal hält, dann ist oben die Menüleiste immer noch so, auch wenn man das vorher nicht waagrecht gehalten hat, immer noch so, als ob man das eben waagrecht halten würde. Und ich denke, deswegen kommt die App auch komplett durcheinander. Ich denke, das hat was mit der Auflösung zu tun. Die App scannt wohl die Auflösungsbreite. Und kommt dann eben durcheinander, weil die Auflösungsbreite so groß ist wie beim normalen Telefon eben die Landscape-Ansicht und ist aber in Wirklichkeit noch in der Porträtansicht. Das ist das, was ich mir zusammengereimt habe, weil eben das mir sehr seltsam vorkommt, dass er aus diesem Modus nicht herauskommt. Also auf jeden Fall Katastrophe. Unglaublich. Wir haben noch eine Zuschrift bekommen. Eine Mail, besser gesagt, von EbiGo. Ich hoffe, ich habe es jetzt. Oder eBiGo. Ja. E-Bike? Go? Also sorry, wenn ich den Namen nicht richtig aussprechen kann. Das ist immer ein bisschen kompliziert. Auf jeden Fall, er hat uns einen tollen Tipp geschickt, nämlich wie man den Amazon App Store außerhalb der USA funktionierend installieren kann, dass man auch die freien Apps herunterladen kann. Schon ausprobiert? Nein, Noch nicht, okay. ich habe das über eine andere Geschichte ausprobiert. Ich werde nächste Woche werde ich vielleicht noch was darüber erzählen, aber ich habe es nur kurz mal mir angeguckt und ja, also es ist so. Das Ganze liegt auf dem Server von der Stadt Bremerhaven, soweit ich das noch richtig weiß. Ja, ich weiß zwar nicht, was es dort zu suchen hat, aber es ist dort. Was mir daran ein bisschen komisch vorkommt, ja, ist, dass bei Amazon müssen ja Kreditkartennummern eingetragen werden. Und in dem Artikel steht drin, man soll die Kreditkarte nehmen, die PayPal als Testkarten anbietet. Das wird funktionieren. Also, Leute, ich weiß wirklich nicht, wie das rechtlich aussieht. Ja, ob das okay ist oder nicht. richtige Kreditkarten sind es ja keine. Ja. Aber dennoch würde ich das sagen, nutzt es mit Vorsicht. Ja. Und ehrlich gesagt, ich sage das jetzt auch nur, weil das auf dem Server von der Stadt Bremerhaven liegt. Ansonsten hätte ich mich das gar nicht getraut, das zu verlinken. Ja. Aber ja, ich meine, wenn es schon bei der offiziellen Seite von der Stadt liegt, dann glaube ich, kann ich das auch verlinken. Ja. Das ist, glaube ich, nicht ganz so wild. Wie gesagt, ich hab's rechtlich gesehen, habe ich keine Ahnung, wie das da aussieht. Ja. Klar ist jedoch eins, definitiv drückt niemals auf eine App, die bezahlt werden muss. Ja, weil wenn ihr das Pech habt, dass es dann irgendwie doch gehen würde, obwohl das natürlich keine gültige Kreditkarte im Prinzip ist, dann habt ihr auf jeden Fall was ganz, ganz Schlechtes gemacht. Ja. Ganz, ganz Übles. Ja. Und macht das ja nicht. Ja. Ich wollte es nur mal genau gesagt haben. Ja. Ansonsten ist das durchaus eine eventuelle Möglichkeit, das zu machen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert. Genau. Aber es gibt auch eine andere Seite im Internet. Da bin ich bei der weiteren Recherche darauf gestoßen. Da kann man sich komplette Profile anlegen lassen. Ja, also eine komplette Identität per Zufall mit allen gültigen Adressen, ja, Telefonnummer und auch Kreditkartennummer. Aber fragt mich nicht, wo die Kreditkartennummern herhaben und was das für Kreditkartennummern sind. Die Seite ist also ist keine jetzt irgendwie super versteckte Seite, sondern die ist richtig normal zugänglich. Ja. Von daher denke ich, dass das schon soweit okay ist, zumindest in dem Land, wo die das anbieten. Scheint aber eine amerikanische Seite zu sein. Aber dennoch, da bei solchen Sachen immer vorsichtig sein, damit es da keinen Ärger gibt. Ja. Mhm. Ansonsten sage ich mal ganz klar, der Amazon App Store, ich will das richtig nutzen. Ich will das wirklich nutzen. Ja, ich will das mit meinem Namen, mit meinem Account, mit meiner Kreditkarte nutzen. Richtig hier, damit ich es richtig hier benutzen kann. Ich möchte eigentlich keine so krassen Tricks anwenden müssen, um an eine App zu kommen. Das finde ich ist einfach, das verstößt gegen meine Prinzipien. Ja, ich möchte, dass es legal, richtig, ohne Probleme, auch wenn das andere legal ist, aber dass es ohne Probleme richtig funktioniert. Und wenn das Amazon nicht hinkriegt, dann brauche ich auch den App Store nicht. Ja. Aber wer es will, der kann sich das mal angucken. Verlinkt ist, wie gesagt, die Seite auf der Stadt Bremerhaven Homepage. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ja. Ich muss doch stadtbremerhaven.de. Ja. Das muss eine offizielle Seite sein, weil das ist ja nicht legal, wenn man so ein Domain grabt, da wäre die Stadt sofort hinterher und würde es dann zurückfordern. Ja. Also stadtbremerhaven.de muss eine offizielle Domain sein. Ansonsten wird der Domainbetreiber wohl dann demnächst Riesenprobleme bekommen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ja, aber danke nochmal für den Tipp an eBay Go, Bo. Ja. Go, weißt schon, go, go. Du weißt schon, wer gemeint ist. Ja, ich weiß es ja. Ja, die Zuschauer und Hörer auch wissen. Ich habe an den. Nein, aber. Das war jetzt an denjenigen adressiert, der den Tipp geschickt hat. Genau, ein großes, großes Dankeschön. Genau, danke sehr. Ja, also weiter geht's. Du hast noch was hier schön eingetragen heute. Milestone 4. Oi. Yes, Baby. Also, du kennst ja meine Einstellung zu Milestone. Ja. Also, ich war ja extremst verärgert über Motorola und über Milestone. Nur dürfen wir nicht vergessen, Zustimmung ist gelaufen. Das Ganze wird zukünftig ja unter Googles Flagge gemanagt. Und insofern muss man da auch wieder ein Auge zudrücken und höchstwahrscheinlich wird zukünftig auch die Update-Politik erheblich besser werden. Mhm. Und also das liegt ja eigentlich auf der Hand. Google wird ja einen Teufel tun, für seine eigenen Geräte keine zeitnahen Updates zu machen. Ja. Sag ich jetzt mal ganz frech. Mhm. Und es macht auch optisch wahnsinnig viel her. Also das Milestone 4 sieht optisch richtig schickig aus. Das hat jetzt so ein bisschen abgerundete Kanten, kann man sagen. Und die Tastatur ist also keine Folientastatur, sondern eine richtige Kuvertstastatur. Macht also auf dem Bild zumindest auch einiges her. Mhm. Von der Grundfunktionalität ist es gleich geblieben, also es wird wieder einfach nach hinten geschoben. Mhm. Also wie das allererste Mal ist schon. Und grundsätzlich ist es so, dass das Design ein bisschen geändert wurde. Also mir gefällt es sehr gut. Es hat auch wieder so eine spezialbeschichtete Rückseite, dass es nicht verrutscht. Mhm. Das kommt her mit Prozessor 1,2 GHz Dual Core, 1 GB RAM, ein 4 Zoll QHD Display, 8 Megapixel Kamera mit 1080p Aufnahmen möglich. Mhm. Und wie gesagt, Hardware QWERTZ Tastatur, habe ich ja schon gesagt, Gingerbread ist im Moment noch drauf. Oh. Oh. Ja, im Moment noch. Das heißt, immer, für ewig bei Motorola. Ne? Genau. Laptop-Laptop-kompatibel. Das wird interessant werden, weil Motorola hat ja da was am Laufen im Moment. Mit sogenannten Laptops, wo man dann die Geräte zu Laptops, sag ich mal, manifestieren kann. Ja, bei dem Atrix zum Beispiel, wo man dann also solche Docks anschließen kann, da gibt es verschiedene. Und das ganz genau. Da, das sollst du auch für das meiste. Ist ein ähnliches Konzept. Mhm. Und ja, ist auf jeden Fall was da ganz groß kommt, und Droid 4 wird es unterstützen. LTE-fähig, gut, wobei, ob das für uns 4G LTE im Moment, ja, so langsam wird es interessant. Ja. So langsam wird es interessant. LTE. Okay. Ja, oder nicht? Jetzt nicht interessant. Also ne, also bis jetzt noch nicht. Also für mich jetzt zwar noch nicht, weil ich wüsste nicht, wo das funktionieren sollte schon. Ja, also von den Angaben her ist jetzt so, die restlichen Sachen sind so ein bisschen. Da steht zum Beispiel HD Frontfacing Kamera. Mhm. Keine Ahnung, was bei denen eine HD Frontfacing Kamera ist, mit welcher Auflösung. Mhm. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die 1080p ist. Da 2 1080p drin sind. Mhm. Also stehen leider keine Werte dabei. Mhm. Dann 1785 mAh Akku. Mhm. Das war so ziemlich jetzt alles, was an Informationen im Moment jetzt so bekannt ist. Gut. 1 GB RAM, habe ich glaube ich schon gesagt. Mhm. Na, immerhin ist ja was. Auf jeden Fall. Also macht, wie gesagt, also optisch guckt es euch an, macht wirklich einen guten Eindruck. Mhm. Na gut. Mhm. Interessanter ist das HTC Will. Richtig, weil die haben nachgezogen, so von wegen dünn machen. Ja. Nur noch 8 mm. Jetzt haben die sich dünn gemacht, ja. Die haben sich ziemlich dünn gemacht, ja. Mhm. Mit dem 1,5 GHz Dual-Core, wohlbemerkt. Mhm. Es sieht optisch ähnlich aus wie das Sensation, würde ich sagen. Mhm. Zumindest auf den Bildern. Die Kamera ist ein bisschen größer. Mhm. Also die Linse ist ein bisschen größer, deswegen vermute ich, dass da auch qualitativ ein bisschen was nochmal passiert ist. Also auch hier 1,5 GHz Snapdragon ist drin, als Dual-Core-Prozessor 4,3 Zoll QHD Super AMOLED Display. Mhm. Also man höre Super AMOLED. Mhm. QHD, QHD Super AMOLED Display. Das ist wichtig. 4,3 Zoll QHD, Super AMOLED Display. Das heißt, hier wurde der Wunsch endlich erfüllt, die Leute, wo unbedingt Super AMOLED haben wollten. Okay, gibt es das dann auch ohne, gibt es dann auch mit dem LCD? Kann man jetzt streiten. 8 Megapixel Kamera, Ice Cream Sandwich drauf. Heuheuheu, ist ja auch klar. Mhm. Oder? Finish sollte eigentlich klar sein. Bei jedem neuen Gerät, das jetzt angekündigt ist, sollte das klar sein, dass es Ice Cream Sandwich ist. Ja, es ist zwar angekündigt, nee, weil ich habe eben deswegen so ein bisschen gestutzt wegen Sense. Und da steht jetzt ganz klein auch dabei, soll auf dem Will laufen. Das heißt, es ist nicht mit Ice Cream Sandwich ausgeliefert, aber es gibt wohl Das interpretiere ich jetzt anders. Ich interpretiere das, dass die hier in dem Artikel quasi damit vermittelt werden soll, dass also beim Erscheinen eben Ice Cream Sandwich drauf sein soll. Ja, deswegen habe ich da jetzt aber gestottert, weil da steht soll laufen. Aber okay. Ja, das ist im Kontext. Und HTC Sense 4.0 mit Beats Audio. Im Kontext. HTC Sense ist klar. Bin ich mal gespannt. Beats Audio, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. In der vorletzten Sendung war das, glaube ich. Ja. Ja, also grundsätzlich macht es einen guten Eindruck. Mhm. Für die HTC-Fans sicherlich ein Ich-möchte-gern-haben-Ding. Mhm. Also ich finde es interessant, wobei ich habe ja ein frisches HTC, ich kaufe mir jetzt mit Sicherheit nicht sofort wieder ein neues. Mhm. Was aber auch noch ein großes Thema ist, neuer Mitspieler gibt's. Endlich. Mhm. Bisher gab es den nämlich nur auf dem asiatischen Markt. Ja. Und jetzt kommt er auch zu uns rüber. Und zwar eine Firma, die ich eigentlich ganz gern mag, nämlich die Firma Panasonic. Ja, okay. Panasonic kommt jetzt, die sind momentan auch auf dem japanischen Markt recht stark unterwegs und kommt Anfang 2012 jetzt auch nach Europa. Da können wir mal gespannt sein. Vor allem das Handy, das da abgebildet ist, sieht mal fantastisch aus. Das Lumix, genau, weil das nämlich, du sprichst vom Lumix wahrscheinlich. Ja, ich weiß nicht, ob das Lumix... Das ist eine vollwertige Kamera. Lumix Phone, genau, 101P. Genau, das ist eine richtige 13-Megapixel-Autofokus-Kamera. Und da ist eine richtig große Linse dabei. Genau, das sieht sogar aus, als ob es ein richtiges Objektiv hat. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das hat das wäre mal was. Ein Autofokus-Zoom-Objektiv. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das mit Ice Cream Sandwich kommt und falls das nicht zu Tode angepasst wurde, dieses Ice Cream Sandwich, also so eine eigene Oberfläche drauf läuft. Also wenn das mit dem puren Ice Cream Sandwich kommt, dann könnte das mein nächstes Telefon werden. Weil 13 Megapixel Kamera mit richtigem Objektiv im Handy, wow. Das ist cool. Wow. Das auf jeden Fall. Also 4,3 Zoll QHD Display und ein Dual Core Prozessor. Mehr weiß ich jetzt im Moment noch nicht. Mhm. Ja. Frühjahr 2012. Ja, das ist natürlich sehr dehnbarer Begriff. Sehr dehnbar, ja. Mhm. Aber ich finde es gut, dass Panasonic mitmischt. Wie gesagt, ich habe in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen mit dieser Firma gemacht. Mhm. Auch, also nicht nur qualitativ, sondern auch der Service war bisher immer sehr gut. Wenn die Sparte hier nicht abgekoppelt ist, sondern, sag ich mal, unter der Flagge direkt mitläuft, dann gehe ich davon aus, dass da Support und so weiter auch gut ist und auch die Grundqualität stimmt. Ja. Na gut. Yes. Cool. Dann, wenn wir schon bei Ice Cream Sandwich sind, ja. Für die Leute, die sich über ein LG-Gerät verfügen, das Optimus Beat und das Black und das Optimus 3D bekommen Ice Cream Sandwich. Hm. Ist jetzt hier ganz offiziell hier. Und im Dezember soll dann noch ein Update-Plan veröffentlicht werden, wo dann ersichtlich ist, welches Gerät was bekommt. Da werden sich die LG-Besitzer aber wirklich freuen, weil das hätte man jetzt so erstmal gar nicht gedacht. Und bei LG traue ich zu, dass die das unangepasst bringen, das heißt ohne ihre Oberfläche, weil diese Oberfläche, die sie bisher immer dabei hatten, war ja auch schon ziemlich dezent gehalten. Mhm. Und da denke ich, die werden das Ice Cream Sandwich so bringen, wie es ist. Da bin ich mir fast sicher. Genau. Wahnsinn. Also, wie gesagt, der erste Eindruck. Die Leute, ich kenne ja auch so ein, zwei Leute, die über das Gerät verfügen, die es gleich gekauft haben, als es rauskam. Mhm. Die freuen sich das natürlich wie die kleinen Schneekönige. Ja. Das ist so ein Transformer. Naja, eine kleine traurige Nachricht. Weil eigentlich sollte ja noch dieses Jahr für das Transformer das ICS-Update kommen. Ja, gut. Ganz kurz. Dieses Jahr ICS-Update, glaube ich, für kein Gerät. Weil das Galaxy Nexus ist jetzt... gerade mal, ich weiß nicht, ist es heute verfügbar auch in Deutschland? Weiß ich nicht. Bisher war es ja nur in den UK, also in Großbritannien verfügbar. Und da habe ich wenig Hoffnung, dass es dieses Jahr noch was wird. Ja. Es wurde aber drüber gesprochen und es hieß noch dieses Jahr und das ist jetzt revidiert. Ja, auf jeden Fall wird es erst 2012 werden. Ja, das denke ich auf jeden Fall. Weil, also wenn irgendetwas früher das Update bekommt als Nexus S, dann siehst du aber ein Rio mal austicken. Ne? Ja, ja. Ich kann nur eins sagen, für die Leute, die das iPad Transformer noch nicht kennen, das ist ein Tablet mit Tastatur, sieht aus wie ein Notebook. Auch für die Mitarbeiter der ganz bekannten großen Kette, die solche Geräte verkaufen, nur dass man es weiß, es gibt eine Tastatur dafür und die kann man auch kaufen. Rio weiß auf was ich anspiele. Ja, ja. Weil in einem Beratungsgespräch wurde Rio ganz blöd angeguckt, als er nach der Tastatur gefragt hat. Ja, also wie ein Tablet mit Tastatur, aber das ist doch gerade der Unterschied. Ich meine, das ist, irgendwo habe ich das ja aber auch mal in der Sendung gesagt. Ne? Habe ich gesagt, ja, wieso braucht man für ein Tablet eine Tastatur? Dann kann man sich doch ein Notebook holen. Ja. Und ähnlich hat er eben argumentiert, nur es ist ja nun mal ein Gerät, wo extra dafür gemacht wurde, dass man mit dem Dock eine Tastatur dran machen kann. Und wenn man dann so unvermittelt entsetzt angeguckt wird, ja, dann ist das schon komisch. Ja, dann noch eine kleine, ich hatte ja in der vorletzten Sendung, in der letzten war ich ja nicht dabei, hatte ich drüber gesprochen, über das Explodieren des Android-Marktes in Asien. Boom. Und jetzt ist es sogar noch viel weiter. Der Smartphone-Markt in China hat von den Zahlen den US-Markt überholt. Okay. Und also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden hier von einer gigantischen Menge. Mhm. Im dritten Quartal 2011 wurden 23,9 Millionen Smartphones in China verkauft. Mhm. Das ist eine Steigerung von 58% zum Vorquartal. Gleichzeitig sank der Anteil in den USA um 7% auf 23,3 Millionen. Also es ist mit 0,6 Millionen hat China die USA jetzt, sag ich mal, überholt. Also. Und ja, also dort sind ist Android überhaupt in Asien ist so eingeschlagen. Hm. Andere Smartphones haben da eigentlich schon gar keine Chance mehr. Hm. Interessant. Ne? Also andere, ja. Interessant. Ja, wir reden aber von Smartphones natürlich. Ne? Das darf man nicht vergessen. Reden, ne? Wir reden von Smartphones allgemein. Ja, genau. Aber das letzte Mal hatte ich es ja von Android gehabt und deswegen habe ich das jetzt nochmal erwähnt. Gut, das HDMI Wireless hast du ja schon angesprochen. Dann kommen wir zu den Apps der Woche. Oh ja, genau. Juhu. Willst du anfangen? Mr. Karoshi. Willst du anfangen? Oder ja, soll gerne. Soll ich? Ne, ist egal. Also ich kann auch anfangen. Ja, mach. Also ich bin ein begeisterter Spiegelleser. Und war eigentlich von der allerersten Version der Spiegel-App sehr enttäuscht. Aber es gibt jetzt eine Neuigkeit, es gibt nämlich eine neue Version der Spiegel Online App, die zwar relativ einfach im ersten Moment, wenn man es sieht, denkt man, sie ist relativ einfach gehandhabt, ist sie aber nicht. Also sie ist stabil, sie ist schnell vor allen Dingen, das ist klasse, lässt sich super lesen, die Sachen, also die ganze Anordnung ist klasse gemacht und dann hat man unten auch die Auswahl nochmal speziell Kategorien und was ich persönlich gut finde, ist die Option Pack and Go. Für Leute, die halt eben jetzt nicht unbedingt den absoluten Top-Tarif haben und aufpassen müssen, was sie an Datentransfer haben können, die entsprechenden Artikel per Pack and Go für offline speichern und dann unterwegs lesen. Dann sind neue Ansichten dazu gekommen für Tablets, die das Ganze ja von der Aufteilung her noch ein bisschen besser machen. Das Grundgerüst ist simpel gehalten, absichtlich, ist aber soweit okay. Es muss nicht immer die mega komplexe Software sein und mit knapp einem halben Megabyte, also mit 537K, ist er auch noch sehr sparsam. Hm. Okay, super. So, jetzt übergebe ich an dich. Wir müssen uns herbeilen. Ja, ja, genau. Also ich habe ein Spiel diesmal und zwar nennt sich das Mr. Karoshi. Das gibt's bei Getcha kostenlos zum Download. Ist wieder so eine App, die normalerweise im Android-Markt was kostet, aber bei Getcha legal kostenlos ist, weil die nämlich für die Leute zahlen, die da draufklicken. Mr. Karoshi ist ein total abgedrehtes Spiel mit eigentlich eher mäßigen Grafik, ja, aber eine gewisse Art von Spielwitz, denn das Einzige, was ihr machen müsst, ist, ihr müsst euch umbringen. Der Mr. Karoshi, um es mal zu sagen, der ist ein total frustrierter, der ist ein total frustrierter Büromitarbeiter, ja. Der hat wirklich die Schnauze voll und kriegt immer mehr Arbeit aufgetischt und schafft es gar nicht. Der Tag hat gar nicht genug Stunden, dass er die Arbeit hinbekommt. Und ja, wie das triste Büro-Dasein so ist, hat er halt beschlossen, sich jetzt endgültig aus dem Ganzen zu verabschieden. Und so kommt man Level durch Level nicht darum herum, sich in Fallen zu werfen, ja, aufspießen zu lassen, sich zu verbrennen, zu elektrisieren, bis man tot ist und sonstige Sachen, ja. Und das Problem, man kann sich auch erschlagen lassen, ja, das ist besonders witzig. Allerdings, das besondere Problem dabei ist, dass es eben nicht ganz so einfach ist, sich zu killen, wie sich das jetzt anhört, ja. Denn man muss da, wenn man ein paar Levels weiterkommt, die anfänglichen Levels sind ganz, ganz leicht, also da läuft man quasi nur hin und dann geht man kaputt, ja. Während dann in den späteren Levels das richtig kompliziert wird, da muss man einiges knobeln und austüfteln, bis man dann sich letztendlich das Leben nehmen kann, ja. Leute nehmen das nicht ganz so ernst, aber es ist tatsächlich ein lustiges Spiel. Macht richtig Spaß, Mr. Karoshi, und am Namen könnt ihr schon erkennen, woher das Spiel kommt. Macht jedenfalls Laune, wenn ihr auf ausgeflippte Spiele steht und jetzt grafisch nicht unbedingt das Super-Highlight erwartet, dann könnt ihr euch das mal angucken. Ja. Und man fasst es nicht. Wir sind schon zweimal hintereinander, wo du dabei bist, sind wir pünktlich. Hey, wow. Wie können wir das nur machen? Also irgendwie ist da was falsch, ne? Das stimmt was nicht. Ja, irgendwas ist das, ist ein Fehler in der Matrix oder sowas. Ja, irgendwie. Ja, in der Tat, das war's vom Uncast. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ihr könnt uns erreichen unter Google Plus. Einfach Plus Uncast in der Suche eingeben, da findet ihr uns. Oder at AndroidCast auf Twitter. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an cast@thenetcast.com und ihr findet die ganzen Links, Beschreibungen zu der Sendung auf uncast.thenetcast.com, und dort könnt ihr uns gerne auch Kommentare hinterlassen, da freuen wir uns immer drauf, und der Mo sind auch immer willkommen. Also wenn irgendjemand eine gute Idee hat für eine Sendungs Special, dann kann er das ruhig mal sagen. Und was wir natürlich machen, ist abhängig davon, wie realistisch das ist. Ganz genau. aber wir freuen uns immer, wenn wir ein paar Anregungen bekommen. Ja. Okay, also dann habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss. World.